wir heute. Wir sind heute in Lindlar und irgendwas piept gerade, was auch immer. Aber wir sind trotzdem in Lindlar zum Event Rätsel, Dösken und Events besuchen mit der Nummer GC5NT68. Der doch recht bekannte Traveling Jack, der hat heute 10-jähriges Geocaching-Jubiläum. Dafür gibt es dieses Event, auf dem sich nur 13 Leute angemeldet haben. Was daran liegt, dass seine fiese Möpp-Frau tatsächlich ganz viele Einzel angeschrieben hat und gesagt, Mensch, ihr kennt den so lange, kommt doch, geht auch mal vorbei und falls ihr Lust habt. Und wir sagen ihm aber vorher nichts. Und nachher, wenn wir losgehen, dann treffen wir uns alle am Parkplatz und dann wird er ziemlich doof aus der Wäsche gucken. Vielleicht gibt es ja ein Bild, das das Gesicht festhält. Ja, wir haben uns auch entschlossen, hierher zu fahren. Sind gestern am Freitag hier schon angekommen. Haben noch schön mit den Schlemmerkeschern zu Abend gegessen. Netter Chinese. Wir waren sozusagen in Hongkong zum Essen. In Bergisch Gladbach, damit TJ uns hier gar nicht sieht, wenn wir hier irgendwo essen gehen. Jetzt versuchen wir gleich mal hier um 9 Uhr im Art Hotel, das man ziemlich vergessen kann. Ich weiß gar nicht, warum das immer wieder piept. Das ist auch nicht so wichtig. Fällt mir gerade an, ich habe das Handy noch an, hoffentlich hat das jetzt nicht allzu viel eingestrahlt. Wie immer gut vorbereitet. Ja, jetzt sind wir hier auf jeden Fall im Lindlar Art Hotel. Ich würde davon abraten. So richtig überzeugt mich das hier alles nicht. Das Einzige, was hier Art ist, ist, dass der Vorhang bemalt ist. Aber man kann hier übernachten, also es geht schon. Gestern haben wir eine kleine Runde vom Dorf hier gemacht, via irgendwas. Irgendwas Italienisch, Lateinisches, wer also mal hier ist, danach könnt ihr gucken, 8 Stück plus Bonus. Sehr schön gemacht, alle schöne Stationen, lohnt sich auf jeden Fall. Und wir laufen heute dann wohl den Cache, Moment, GCH572 von Bobby Bohne. An der GC-Nummer sieht man schon, wie alt er ist, nämlich 11 Jahre. Das war der erste, den TJ gemacht hat. Und deswegen laufen wir den heute alle zusammen. So der Plan. Und dann ist abends, danach ist irgendwo Kaffee und Kuchen im Wald. Und abends findet dann halt dieses Event statt. Jo. Jetzt muss ich mal überlegen. Habe ich jetzt alles gesagt? Oh, meine Frau hat mich also ignoriert. Schlimm genug. Das heißt Artgenossen. Ja, Artgenossen. Also Art wie Kunst und dann Genossen dahinter. Genau, ich wollte noch gucken. Die kleine Tradiserie gestern war Via Destinatum Est. Also nochmal, Via Destinatum Est. Der erste hat die Nummer GC4CKZ2 und bei Pinguin 41. Und wie gesagt, schöne Runde. Die Logbücher sind alle relativ voll. Man merkt also schon, dass der, glaube ich, nicht mehr ganz so viel cached oder macht. Aber das macht überhaupt nichts. Die sind nämlich trotzdem alle noch in Ordnung und machen echt, echt Spaß. Ja, und jetzt kriege ich gerade auch eine Twitter-Mail von Frau Traveling Jack. Die muss ich mir gleich mal durchlesen. Und ja, dann habe ich, glaube ich, alles erzählt. Und dann können wir gespannt sein auf Traveling Jack sein Gesicht. Ich werde mal sehen, ob ich dann entweder heute bei der Wanderung oder eher morgen beim Frühstück bei den beiden nochmal so ein paar Worte von ihm dazu einfangen. Wahrscheinlich wird das schon 2 Wochen her sein, wenn wir dieses hier senden. Aber wir brauchten auch noch mal was Hübsches zwischen den Podcasts und ich wollte das nicht alles am Podcast-Wochenende gleich verblasen. Also bis später. Das ist ein neues... Nee, das war schon schneller, das war 6. Jetzt habe ich es mal mitgenommen, weil ich dachte, ich mache hier mal so ein paar Live-Aufnahmen, weißt du, das hört sich immer gut an. Man muss mit allem mal experimentieren. Heute ohne Video. Die Voransage habe ich schon gemacht. Ich kann nochmal offiziell gratulieren. Und wie fühlt man sich jetzt als 10-jähriger Geocacher? So wie als 9-jähriger Geocacher und als 8-jähriger. Warum hast du für deinen popeligen 1-1er Tradi jetzt eine halbe Stunde suchen müssen? Weil ich mich so beobachtet gefühlt habe. Da war doch diese Muggelrunde. Da war doch gar keiner. Das waren so, ja. Man muss das ja auch mal dazu sagen. Wie viel sind wir jetzt? Nein. Wie viel waren wir? 30 Leute? Ja, es war schon, ja, man muss den Leuten auch eine Show bieten, ne? Ja. Also ich habe mich so ein bisschen gefühlt so mit dem Robin, der ja das Video da macht und den ganzen anderen Sachen und alleine schon diesem Holzgerüst habe ich mich so ein bisschen an den Berufsgeocacher erinnert gefühlt mit seinem ersten Video da und da dachte ich, meine Zeit ist das peinlich, wenn du so als Protagonist da, da so eine Dose suchst. Ja. Wie alt ist Robin jetzt? Der ist jetzt 16. Ist das mit 6 ist ja der erste Mal? Ja, der ist diese Runde damals cool, mitgegangen. Das weiß er vermutlich aber nicht mehr unbedingt. Doch, das weiß er. Ja, dass er gelaufen ist, aber ich glaube nicht, dass er sich noch viel erinnert. Mit 6 Jahren, ne? Kannst du dich an 6 erinnern? Das ist aber schwierig. Also ich habe letztes Mal die Fotos durchgeguckt, das war schon lustig. Man sah schon jünger aus, ne? Ja, man sah auch schon schlanker aus. Ja, das brauchen wir jetzt irgendwie. Also statistisch Audio, gesehen würde ich jetzt sagen, ne, also pro Geocaching-Jahr 2 Kilo zugenommen. Echt? Zugenommen, nicht abgenommen, zugenommen. 20 Kilo in 10? Ja. Ja. Das heißt, man wird ja nicht jünger. Das heißt, du warst mal dünn. Entschuldige mal, jetzt rechne mal 20 Kilo ab. Ich war nie dünn. Ja, wir tun jetzt so, wir haben Audio, das sieht ja keiner. Du weißt okay. Diesmal ohne YouTube ist das alles. Übrigens kommt das Alex erst in 2 Wochen. Ich muss dich als Lückenfüller benutzen, ausnahmsweise mal. Finde ich gut. Wie viele Leute sind denn das jetzt? Wir haben jetzt, wie laufen mit? 10? 20? Ja, zieh mit den 15. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ja, so, knapp 20 Leute sind wir jetzt hier, genau, hier durchlaufen. Also es sind doch noch eine Menge gekommen. Ich glaube, die weitesten geht es hier rein oder kommen wir sieben noch? Ja, da gehe ich von aus. Ja, südlich geht ja fast nicht weiter. Richtig, Richtung Schellerhof. Genau. Du liegst ziemlich in der Mitte, ne? Ja, ihr liegt ziemlich in der Mitte. Ja, müsste Flensburg, viel weiter geht es ja gar nicht mehr entfernt von hier. Richtig weit an. Ja, aber aus dem Süden welche kommen, keine Ahnung. Tja, du bist, glaube ich, der Einzige, der keine Ahnung von irgendwas heute hat hier. Ist das auch mein schönes aber, Gefühl. Aber ne? das ist nicht nur heute so. Ich habe oftmals keine Ahnung. Nee, also hat gesagt, sie hat das Gefühl, das gefällt dir nicht so, dass du so gar nicht weißt, was Sache ist. Und sie nein, hier nein, nein, am, ich, 5 Minuten ich, bin auch, unter ich bin doch ein alter Mensch und da ist man schon so immer in seiner Komfortzone ja. Und dann, wenn man da so die Sache gar nicht mehr unter Kontrolle hat, Scheiße. ist schon, ja. Einfach so vom Sofa gerissen wird mitten am Tag. Na, vom Stuhl, das ist noch viel schlimmer, vom Stuhl, wäre es das Sofa gewesen. Also ich kann dir sogar noch sagen, das ist noch die letzte Überraschung, wo ich sagte nicht, welche noch kommt. Ja. Und morgen will ich wieder mal Ruhe fragen, nachdem du das mal verdaut hast. Ich glaube, so ganz hast du das noch nicht eingesteckt, wer alles so da ist, ne? Ich weiß schon, wer jetzt im Moment hier ist, aber es wird alles, glaube ich, noch viel interessanter. Ja, lass uns mal weitergehen. Ja, um Gottes Willen. Wir können, was fängt der so früh? Das weiß ich noch nicht. Ich habe nicht damit gerechnet, dass du innerhalb von 5 Minuten fertig bist. Du meinst, er ist nicht so der Schnellste. Nein, nie. Wie soll ich den denn schneiden? Das weiß ich, ist deine. Durch. Deine. Ich frage mich, ob das hier ein Mystery ist. Kommt da noch was oder darf ich jetzt die Zahlen wegschneiden? Nachher ist das alles, nachher ist es ja ein Mysterium. Ja, gerne. So, wir haben es fotografiert. Ja, Beweise gibt es. Zähle die gelben Smarties. Ich habe jetzt auch noch, mal als Aufnahme, dass du ein bisschen langsam geworden bist, wie deine Frau uns mitteilte. Also die wichtigsten Dinge sind erledigt. Alles klar. Da kommt der Landwirt und will auch mitessen. So, wer braucht noch Heißwasser? Ach nee. Entschuldigung, ich dachte, ich brauche einfach. Oh, warte mal, bevor ich den Schneid nehme. Warte mal eben. Sonst ist das Wasser gleich alle. Wolltest du das? Achso, ich kann nur eben, dass es. Nee, danke dir, habe ich nicht dran gedacht. Ich kann auch nicht mehr fahren. Bei der Karin an den Füßen. Ich habe mich total sinnlos getrunken an den Flachmann vom Flo, ja. Wie Gott sei Dank. Sonst sagst du immer, betrunken kannst du mich nie ertragen. Jetzt auf einmal Gott sei Dank. Ich heute ist, damit ich so viel Wasser. So, ich muss jetzt mal kurz zusammenfassen machen. Das musst du ja nicht machen, nachdem du heute weißt. Was soll ich denn zusammenfassen? Was gestern passiert ist, was du vorher nicht wusstest. Was gestern passiert ist, was ich nicht wusste. Ja, ich muss vorausschicken, ich habe, ich glaube, 3,5 Stunden geschlafen. Ach, von gestern auf heute warst du? Ja, von gestern auf heute. Ich krieg das, ja. Also es war so. Wollen wir vorne anfangen? Ja, genau. Wir fangen vorne an. Also gestern so um 12.30 Uhr kam Team 76 hier vorbei und Frau hatte wohl irgendwie ein Event angeleiert, so weil ich ja 10 Jahre Dosensuche hinter mir habe. Zu dem sich wenig Leute angemeldet haben hier aus der Region, wobei ich ja sagen konnte, dass meine Holde immer irgendwelche, also sie hat manche Leute auf den letzten Events länger umarmt, als Deichgräfin mich in der Regel zu umarmen pflegt. Und sowas gibt mir natürlich zu denken, weil dann muss ja irgendwas geflüstert werden. Ich bin also deshalb davon ausgegangen, da kommen bestimmt noch ein paar Überraschungsgäste, aber wer da alles kommen würde, da konnte ich natürlich nicht ahnen. Ne? Ja, ja. Ja, und gestern um 12.30 Uhr waren also Team 76, dass die kommen, das wusste ich, wir waren da und wir sitzen so in der Küche, trinken Käffchen und plötzlich schiebt mir Flo so ein, ja, also sein Handy rüber und ich las einfach nur diesen Titel, der ja auch da war vom Event. Ne? Und ich sage, ja, es ist das Event, was willst du? Ne? Ja, schieb ihm das Handy wieder zurück. Ja, lest doch mal. Ne? Und ich gucke dann, ja, es ist das Event von heute Abend. Ja, weiß ich doch. Ja, nur lest doch mal. Ne? Und dann so, ja, Tradi. Aha. Muss ihn jetzt suchen? Ja, okay. Muss ich suchen. FTF-Jäger. Ja, also, ja, nee, nicht FTF-Jäger, weil ich mache ja kaum FTFs. Da habe ich gesagt, jetzt echt runter? Sag ich, kann nicht sein. Sag ich, außerdem ist der Bräun jetzt sowieso schon da und macht einen FTF, ne? Kennt man ja schon, ne? Ja, okay. Ich also eben Schuhe angezogen, übers T-Shirt so ein Poloshirt angeworfen und dann, ja, mal eben, ich hole eben das Auto. Ja, ich kann doch fahren, mein Karin. Nee, sag ich, jetzt fahre ich auch mal eben selber. Ne? Es soll ja auch mein FTF sein, aber wenn ihr das schon macht, dann hier ich, ne? Okay, ich ins Auto rein oder wollte und in dem Moment fing es an zu regnen. Bisschen Getröpfel, war nicht schlimm, aber okay, ich wieder rein, Jacke an. Eigentlich sagte Karin, ja, Moni möchte aber zu Fuß gehen. Ich habe gesagt, ey, das fängt jetzt an zu sicken, ich habe da keinen Bock drauf. Ich fahre da eben hin, das sind 400 Meter, mal kurz eben hinfahren, Dose holen, wieder zurück, Käffchen weiter trinken. Ne? Nee, war nichts mit Käffchen weiter trinken. Ne? Ich komme also da unten an, dünne Regenjacke, falsche Schuhe, alles. Und denke, ja klar, Bräun steht schon da. Ne? Ja. Was mich ein bisschen verwundert hat, mein Sohn sitzt da oben irgendwie auf dem Baratten und filmt da. War nicht so prickelnd. Ich werde so ungern videografiert. Ja, Ton ist in Ordnung, aber Video ist, nee, lassen wir lieber, ne? Will ja auch keiner sehen. Ja, und dann denke ich dir, die Jacke kennst du doch. Ja, Toto auch da. Na okay, Toto Quiesel, das ist ja noch annehmbar, Bräun, da kannst du mit leben. Und dann komme ich um die Ecke und dann steht da die ganze getarnte Bagage. Ne? Ja, da waren eine ganze Menge Leute da. Schick. Und es kamen immer mehr. Ne? So, wen man halt so kennt. Der hohe Norden war da, ihr wart da, Gott und die Welt war da. Ich konnte es kaum glauben. Man saß da ein bisschen an, ja. Ja. Ich war da ein bisschen geflasht, würde ich mal sagen, um das mal mit Anglizismus auszudrücken. Ja, ja, dann war es das eben. Ne? Und ich mich erstmal ziemlich dumm angestellt, so eine halbe Stunde lang ein Döschen gesucht, so wie Herr Berufsgeocacher eben auch Dosen unter irgendwelchen Schildüberdachungen zu suchen pflegt. Ich erinnere mich da an so ein Video. Ja, und 30 Leute gucken. Ja, und 30 Leute gucken zu und ja, man will sich ja auch nicht so. Man muss dem Volk auch ein bisschen was bieten, ne? Ja, also man, es muss auch nach Suchen aussehen, ne? Gut. Ja, das hat ja dann alles irgendwann doch noch, also zuerst wollte ich ein DNF schreiben, weil ich fand es ja nun wirklich nicht, aber ich musste dann doch weitermachen, die anderen waren halt punktegeil. Und als ich dann gefunden hatte, ja, dachte ich so, jetzt, ja, was machst du jetzt mit den ganzen Leuten? Ist ja noch ein bisschen hin bis zu dem Event. Ja. Waren so 5 Stunden noch, ja. Ja. Ja, sagte man mir dann, ja, und jetzt kannst du ja deinen ersten Cash nochmal suchen gehen, wie das dann eben so ist. Ich erwähne es nochmal gerne, ne? Falsche Schuhe, dünn gekleidet und. Das war wie versteht dann. Ja, ja, aber ich habe gesagt, na gut, also wenn du schon mal hier bist und die Leute sind auch hier, dann suchst du halt nochmal unser Wäldchen. Du weißt ja, wo das Final ist. Ja. Theoretisch. Wir haben es dann auch irgendwann, lustigerweise, es war also ein sehr amüsanter Spaziergang, sage ich jetzt mal. Ja, es trottete so. Es war so, es trottete vor sich hin. Es waren ja noch ein bisschen Beifang für die anderen. Und ja, und dann kamen wir dann irgendwann da oben an. Und da musste ich mich dann nochmal ewig lange anstellen. Also die Stelle hatte ich schon richtig gefunden. Aber ja, der Cache, der war früher ein bisschen tiefer als dieses Mal. Und dann hat es dann doch einen Moment gedauert, bis jemand anders das Ding dann gefunden hat. Aber ich musste ja auch nicht. Die Kolonnen, ja, ich glaube, die Kolonnen-Geckos. Hm? Ich musste es ja nicht finden, weil ich hatte den ja schon. Da brauche ich ja kein FTF mehr. Ja, also war ja ganz schick. Ja, und dann gab es Kaffee und Kuchen und da haben sich ja Leute richtig Shuttle-Service für manche. Ich bin ja wieder zurückgelatscht. Aber ich musste dir ja noch das Schloss zeigen und so. Das, ja, also wenn man schon mal hier ist, ein Schloss zeigen war ja wichtig. Ja, Schlosspark, ne? also die Kläranlage, nein. Ja, das Wetter war genial und dann war doch schick. Ich bin erstmal nach Hause gegangen und habe mich dann nochmal ganz kurz umgezogen. Ein Polo aus, anderes Polo an. Den Rest habe ich gelassen, das war ja schon eventfertig. Ja. Wie lange habt ihr gesessen? Wir haben gesessen bis, ich glaube, es war kurz nach 12:30. Dann haben wir bezahlt. Dann hatten wir noch einen Obstler. War denn diesmal alles bezahlt? Ich hab wir haben solche Probleme hier nicht, weil die tippen nichts in irgendwelche unsäglichen Kassen ein und vergessen es auch nicht auszubuchen. Da hast du Deckel und die Deckel sind bezahlt und die Welt ist in Ordnung. Und wenn ich so gucke, was meine Kinder wieder weggetrunken haben, ja, ich glaube, ich habe alles bezahlt. Nichtsdestotrotz. Also es war so, ich denke mal gegen eins oder nach eins, als wir dann irgendwo bei diesen in diesem Etablissement, sage ich jetzt mal, wo du auch genächtigt hast, aufgelaufen sind. Wir wollen ja keine Werbung machen. Und dann haben die uns noch mit reingenommen, ne? Die Leute aus dem hohen Norden, weil die wollten mir mal dieses Bauernzimmer da zeigen. Diese Gartenlaube mit dem Vögelchen. Da haben wir auch noch lustige Fotos gemacht. Es war ultra schick. Besonders der Stuck an der Decke und die Gartenlaube auf dem Zimmer. Die war ja wohl der Brüller, oder? So mit Nistkasten dran. Also als dieses Loch in dem Nistkasten gesehen habe, habe ich gesagt, hat noch einer ein Paddling. Das war so mein erster Gedanke, den machen wir da jetzt noch rein. Ja, es war sehr schick. Und dann war es ja dann doch recht spät. Also es muss wohl nach, ich glaube, 14:30, so in der Kante 14:30, als wir dann hier zu Hause waren. Und ich meinte dann nur, wann kommen die? Nein, doch, früher, wie immer. Ne? Der Jörg, der hat ja bestimmt lange geschlafen und ausgiebig. Ja. Aber gut, wenn du sagtest, dass wir laut waren, dann werden wir dich ja wohl gestört haben. Das war, als der Klausi die Tür aufgemacht hatte, weil der vielleicht noch irgendein Bedürfnis hatte. Wenn du hörst, das Knarren von diesem Bier, das kannst du ganz gut machen. Das ist ja ein uralte Hütte, das Ding. Also richtig, da bin ich mal zur Schule gegangen, ja, damals. Als Schule ist das auch geeignet, als das Hotel, wie wir festgestellt haben. Ja, aber wir waren, also in der Schulzeit waren wir nie oben. Also es war unten schon so ziemlich baufällig eigentlich, da wo die Restauration drin ist. Und da waren halt zwei Klassenzimmer. Das eine hatten wir und dieses Dielenknarren war damals schon. Also das ist jetzt nichts Neues. Also das kannten wir. Ich meine, das ist hier Anfang 1900 irgendwie was. Ja, okay. Da kommt die Bude her. Ne? Also das war ja mal irgendwann die Schule, wo die ganzen Landmädels hier außerhalb der Erntezeiten dann Hauswirtschaften alles Mögliche gelernt haben, eben Winterschule. Ne? Man konnte ja auch gut drüber nach. Also es war jetzt auch nicht wirklich im Eigentlichen sind nicht schlecht. Also die Zimmer sind echt merkwürdig, aber schlafen so gut und die sind schon still. Also von daher, bis auf euch jetzt halt. Ja, nu, ich meine, wer trinkt, kann auch laut sein, ne? Ja, der Knaller. Was soll ich jetzt sagen, als das Alter eine Wortfindungsstörung und so. Und man verliert schnell den Faden, das ist. Ich sehe gerade den schwarzen Tee. Diese. Hey! Meine Frau ist wirklich, gestern hat sie gemerkt, schwarzer Tee muss sein, wollt ihr schwarzer Tee da? Man muss sie auch mal loben, ne? Also, was sie dafür nicht aufgefahren hat. Ich meine, ist ja diese Möb, dass sie nicht 2 Wochen zappeln lassen, dass keine Sau kommt. Da hat sie ja einiges eingezahlt. Also, nee. Ich habe schon gedacht, dass da wer kommen wird. Und ich hänge sowas ja auch nicht so groß auf. Ne? So, ich habe gedacht, so der Ralf, der wird wahrscheinlich auflaufen. Ja. So die Leute, die man hier so aus der Umgebung kennt. Dass natürlich hier Leute aus Schleswig kommen oder aus Stuttgart oder vom Niederrhein. Ne? Hier so. Ja, das ist schon Knaller. Ja, oder du. Ja, ihr. Auf jeden Fall auch sehr überrascht, dass da so aufliegt. Ja. Und zwar wie nochmal 2 Stunden mehr, dann ist schon eine halbe. Wie hast du dich denn so gefühlt, so zwischen einer sichtbaren und einer unsichtbaren Heike? Ich sah dich ja gestern so zwischen war zwei Heiken sitzen. Ja, war ich schon mal. Die nette Leute kennen wir ja noch von Tippi Tappi, da saß ich auch zwischen den beiden. Naja, das war ja kein Problem. Fühlt sich dann wohl, ne? So. Das war sowieso natürlich ein cooles Event, falls alles so alte Hasenerweise, die auf wenige Event gekommen sind. Das war gestern extrem zu merken, dass da nicht mehr um Punkte ging, sondern dass die wirklich Karten jetzt sind. Ich meine, sonst geht es auch nicht so lange davon mal. Das war schon krass zu merken, aber gut, dass es gibt hier das Thema. Wenn hier natürlich jetzt irgendwie normales Abendbrot gemacht ist, wäre es von mir auch anders ausgesehen. Nein, ich muss jetzt erstmal dazwischen funken. Oh. Also ich finde wirklich, dass sie nur deinetwegen gekommen sind. Ja, das meine ich ja. Deswegen hast du gleich gemerkt, es ist ganz andere Leute. Das war schon ein tolles Event. Ja, man kennt sich ja auch unter sich schon so von diversen Sachen, Nordseetaufen. Und also ich meine, die meisten so, das ist. Aber trotzdem bleiben ja. Wir dann trotzdem nicht so lange. Nee, das war schon schick. Ja. Wobei, wenn wir hier in dieser Lokalität machen wir auch so lokale Events. Ja. Und also bis nach 12 geht es in der Regel immer. Mhm. Ne? Aber dann so nur mit dem harten Kern. Ja, gut, klar. Ne? So die ganzen Punkte, Leute, die sind halt da weg. Aber es war schon schick. Es war richtig schick. Also ich kam ja aus dem Ja. Geburtstag bei mir. Ja, jetzt kann ich ja immer so drüber nachdenken, ne? So, zwei Tage, nachdem du wieder ein Jahr rum hast, ne? Peter. Ja. Mal gucken. Ja, nächstes Mal, also die Zahlen werden jetzt nicht wie alte. Nein, das wird spannend. Ja, und in 10 Jahren wieder hier, ne? Ja, dann machen wir dann 10 years after. 10 Jahre für den Arsch. Ja, kein Problem. Ja, es ist, ich komme da immer noch aus dem Grinsen nicht raus. Also es ist, und jetzt ist schon Frühstück hier spannend. Es war richtig. Sagen, wurde hier gut bemuttert insgesamt. Dort, ja? Ja. Besser als im Haus Hunke, ja? Ja. Nein, warum ist deine Frau mal loben? Er hat da nichts auf die Beine gestellt. Ja, ich hab schon mal gelobt. Das ist eigentlich ja nicht meine Art, so wie man mich kennt, aber ich hab schon mal gelobt. Ja, schick. Ja, und ich habe jetzt den Buttpuller, den goldenen Buttpuller mit blauem Band, oder? Das ist ja wohl der Knaller. Ich habe da so lange drüber geredet, also seitdem wir damals auf der Messe waren, ne? Also ja, Roland und ich, und immer wieder mal drüber sinniert über das Ding, und jetzt geht's richtig ab. Der ist übrigens nicht hier so für Kleintier, der ist so für Antilopen und Größeres, ne? So merkt man auch. Also für die größeren Herrsche. Ja, so, jetzt bist du auf dem Index, das ist halt so. Aber bist du, glaube ich, immer, ne? Bist du immer, ne? Also ja, wir wollten ja auch nochmal so eine schöne Zwischenfolge, wenn wir ja schon hier runterkommen. Und jetzt kommen die auch gleich zum Frühstück, deswegen wollte ich das vorher erledigt haben, weil es ist doch, die meisten werden ja immer ganz nervös, wenn du so Dinge auf die schließt, ist ja auch mal schwierig. So unentspannt. Ja, naja. Jetzt aber Heiden durfte auch mal wieder sagen, nach 10 Jahren, ich was gesagt, na, es waren nicht ganz 10 Jahre. Ne? Ja. Dosentische Fischer, das ist auch halt 10 Jahre her, ist auch der Satz gesagt. Über 10 Jahre her? Nee, ich sage einfach, da waren es noch keine 10. Es war aber ziemlich am Anfang, Folge 33, 34 irgendwie so. Okay. Da saßen wir bei Sandmann und Abba, hatte keine Zeit, und deswegen durfte ich dann den Abba da einmal im Platz spielen. Na, okay. Heike saß mit der Tisch und hat in diesen 1,5 Stunden, glaube ich, einen Satz gesagt. Hey! Ja, das reicht auch. Also, ja, meine Frau hat auch mal einen Satz gesagt, aber nie in den Podcast von mir oder so. Das ist, ne? Ja. Ich spreche aber uns nicht rein. Das ist ja. Sie hat halt jeder seine Prioritäten. Ja. Das nehmen wir einfach mal so. Ja. Nee, ich glaube, für mich wäre mal, ne? Das soll ja auch das Event heute Hauptteil sein. Das ist überhaupt kein thematischen Teil, das Firlefanz heute. Jetzt sag nicht Firlefanz, die wären ja, also das wäre schön gewesen, wenn die auch gekommen wären, weil die Firlefanz ist die. Ach, kenn ich nicht. Nee, die kennst du nicht. Nein, wir haben also hier auch lokale Kescher hier, Firlefanz ist, oder die Bonus, denen dieser Kescher gehörte, ja, den wir gestern gefunden haben. Von denen hört man leider nichts mehr. Einige Leute haben sich auch entschuldigt oder per Mail abgemeldet, dass sie es halt nicht geschafft haben. Ja, aus Gründen, ja klar, ist immer verständlich. Dienst geht vor und manche sagen so, was man halt so hat. Aber es war trotzdem, es ist schon schick. Also ja, eine Menge Leute da. Und ich muss dann irgendwann mal Logleser hatten wir gestern auch noch. Also die lokalen Cacher hier, die kennen das ja, wenn wir hier unser Event machen oder so. Irgendwann hat sich das eingebürgert, dass wir Logleser machen. Das heißt also, cool. Der Bamsi und meine Wenigkeit setzen sich so an den Tisch. So vor Kopf, das Auditorium sitzt dann da drin und dann nehmen wir dieses Logbuch. Da sind die ganzen frischen Log-Einträge drin. Dann haben wir da so Kerze auf dem Tisch stehen und was weiß ich, so Blümchen und so. Und dann lesen wir wechselseitig die Log-Einträge vor von dem Tag. Loglese. Und das ist irgendwann mal so passiert. Wir wussten nicht mehr, was wir machen sollten. Es war irgendwie so ein bisschen langweilig. Wir haben gesagt, komm, lass Loglese machen. Ne? Also dass wir so Mikro so auf 5 Metern einmal werfen, das ist eigentlich normal. Das ist bei uns Usus. Dann habe ich den Herrn Klausi als Bamsti-Ersatz genommen und dann durfte der den anderen Part übernehmen. Dann haben wir dann gestern noch die Logs gelesen. Es war sehr, sehr schön. Ich glaube, die haben wir ja mal zu Weihnachten gemacht als Podcast-Folge, aber insgesamt die Idee finde ich auch gar nicht schlecht. Dieser Log-Lese muss ich mir mal, das können Sie uns auch mal einführen, die Event-Macher. So, und wenn du dann einfach nur mal so einen Stempel vorliest, ne? So schön betont, ja doch, so DFDC. Kescher XY oder so, ne? Du liest das schön vor und danach applaudiert das Auditorium. Und dann liest der andere den nächsten Stempel vor und dann applaudiert das Auditorium. Das ist schon schick in der Hütte. Ich hab's nicht so, das ist ja immer so ein Reizthema. Stempel und Aufkleber ist noch schlimmer. Ja? Kann man, also ich, lange Lok schreibe ich auch nicht unbedingt, obwohl man damit auch den Owner ehren kann. Und zumindest handschriftlich da mein Name rein dran, das finde ich schon irgendwie noch. Aber auf dem Kennzeichen tolerierst du es, ja? Aufkleber und. Ja, stört mich nicht. Also ich würde es mir nicht aufs Auto batschen, aber wenn der Bock auf den Plan und so. Also ich und dann tolleriere auch die Stempel, sollen sie ja machen das ja nicht. Dann musst du doch, du hast doch ein Kennzeichen. Was? Ja, die Stempel, TÜV. Ah, okay. Aber auch nur nach hinten, ne? Vorne. Ja, ja, von vorne ist auch schon weg, ne? Ist auch der Staat sieht ja, ein, dass ja. Das ein Stempel scheiße ist. Ja, das ist das genau, so ist das. Auf dem richtigen Weg, ja. Ja. Ja. Nein. Aber damit, komm, wir wollen gar nichts Negatives, wir sagen vielen Dank für die Einladung, aber klasse Event. So, jetzt darfst du nochmal grüßen. Habe ich aus anderen Podcast gelernt. Am Ende darfst du nochmal grüßen. Los, grüß mal. Wir sollen grüßen. War doch alle da. Also die. Nein, dann bräuchte ich jetzt einen Kaffee. Ich würde dann nochmal so richtig schön das Intro so. Können wir das da vorschneiden? Durch die Nase. Können wir das da vorschneiden? Die mach ich doch. Nein. Das wäre schon schick. Ja, die ganzen anderen Podcaster hier, die man ja immer noch so ab und zu hört. Ein paar sind ja noch dabei. Ja, dann die Dosenfischer, die haben ja jetzt bald Endevent. Ja, ne? Ja. Und ja, auf jeden Fall alle Leute, die hier waren. Die ich heute dann nicht mehr sehe, die ja schon zum Teil weg sind und ja, und wen sonst noch? Ja, alle Leute, die ich so in den 10 Jahren kennenlernen durfte, hier auch die Leute oben in Hamburg, ne? Alligatöse, was? Vergiss deine Frau nicht. Aber die grüße ich jeden Tag. Moin, Schatz. Tschö, Schatz. Das ist ja grüßen bis der Arzt. Ja. Ja, so, aber die Leute so aus Hamburg und Bremen und überall hier in Deutschland, die ich ja kenne, von denen ich einige sehr mag, auch wenn sie nicht hier waren. Und meine Holde, die ich auch sehr mag, obwohl sie hier war. Ja. Schön, ja. Oder? Ja. Das reicht, ne? Reicht. Sagen wir einfach tschö, bevor das hier jetzt... Tschüss. Tschüss. Tschüss. Tschüss.